Abschnitt 20 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Der Leibschneider der Zwerge, Teil 2. Wie schon früher gesagt, war unser Schneider, wenn er einmal zum Arbeiten aufgelegt war, ein fleißiger und pünktlicher Mensch. Deswegen er gleich hier bedachte, dass er doch wenigstens den Versuch machen müsse, auch den kleinen Körper des Zwerges zu flicken, ehe er ihm Unterfutter und Kamisol darüber zusammennähe. Auch war er mutwillig genug, in Erinnerung an das Feuer und die Ohrfeige von vorhin, dem Zwerge hie und da einen Stich tiefer zu tun, als notwendig war, und begann mit der feinsten Nadel, die er hatte, die Arbeit. Neugierig rückten die anderen Zwerge näher, und ihr Gesicht begann sich etwas aufzuklären, als sie sahen, wie der Schneider mit großer Gründlichkeit die untersten Blätter des Schnittes zuerst zunähte. Jetzt, dachte Philipp, wäre es nicht mehr als recht und billig, dass ihm die kleinen Krabbelinski auch einmal auf seine Fragen Antwort geben. Und als er sich gerade eine neue Nadel einfädelte, tat er den Mund weit auf und bat die Zwerge, ihm doch zu sagen, wer sie eigentlich wären. Doch weh, kaum hatte er das Wort gesprochen, so wurde die Nadel zwischen seinen Fingern glühend und fuhr ihm einen Zoll tief in die Hand, so dass er vor Schmerz laut aufschrie. Auch bekam er jetzt von der anderen Seite eine Ohrfeige, die aber nicht minder kräftig war als die erste. Was war zu tun? Philipp griff hinter sich nach seinem Knotenstock, doch glaubte er zu bemerken, wie bei dieser Bewegung die Hurlemänner plötzlich anfingen, in die Breite und Länge zu wachsen. Deswegen ließ er die Hand mit einem Seufzer sinken und begann seine Arbeit von neuem. Doch da waren alle Stiche, die er schon getan, wieder aufgerissen, und es dauerte eine gute halbe Stunde, ehe er wieder so weit war wie vorhin. Innerlich seufzte er tief über die schlechte Gesellschaft, in die er geraten, und dachte betrübt an seine Werkstatt in Aachen, an Meister Kaspar und Rosa. Es war ja wahrhaftig hier noch schlimmer als dort. Dort hätte er einen ganzen Tag schwatzen können, und doch hätte er keine Ohrfeige bekommen oder wäre ihm keine Nadel glühend geworden. Ach, dachte er, das Schwatzen bei einer Arbeit muss doch eine böse Angewohnheit sein. Und wenn das schon eine Stunde von Aachen so schwer bestraft wird und das so fortgeht, so werden sie mir in der nächsten Stadt für das unschuldigste Wort am Ende den Kopf abschlagen. Zum ersten Mal in seinem Leben dachte er darauf an eine ernstliche Besserung. Die Arbeit ging ihm indessen rasch vonstatten. Nur kam es ihm sonderbar vor, dass er, so oft er einen größeren Stich machte als nötig, in der Hand einen schmerzlichen Stich empfand, wie von einer Nadel. Während der Zeit trugen die anderen Männchen besonders trockenes Reisig zusammen und unterhielten das Feuer aufs Beste. Jetzt war auch Philipp fertig geworden. Und da er doch das Bügeleisen nicht gebrauchen durfte, um das Kamisol auszubügeln, so nahm er seine große Schere und klopfte die Nähte auf dem Rücken des Zwerges breit, wobei er übrigens heftiger zuschlug, als gerade nötig war. Darauf nahm er den Zwerg auf die Hand, besah ihn nochmals genau und bemerkte mit Freuden, dass alle Traurigkeit von dessen Gesicht verschwunden war. Worauf er ihm mit der flachen Hand einen Klaps auf einen gewissen Teil des Körpers gab, dass er über das Feuer hinüber in das weiche Moos fiel. Doch schien diese Behandlung den Zwerg gar nicht böse zu machen, vielmehr raffte er sich auf und tanzte wie unsinnig vor Freuden eine Zeit lang herum. Dann aber trat er vor den Schneider hin, zog aus der Tasche ein großes Goldstück heraus und legte es ihm auf die Hand. Überrascht sah Philipp das Gepräge und bemerkte, dass es ein wohlaussehender Goldgulden war, der dem Gewicht und Klang nach wohl echt sein könnte. Während dieser Geschichten war die Nacht vorgerückt und schon fühlte man den kühlen Wind, der die Morgen vorauseilt. Als Philipp begann, sein Handwerkszeug zusammenzupacken und nach seinem Knotenstock langte, um sich den Zwergen zu empfehlen. Er reichte allen nacheinander die Hand, und es tat ihm wirklich leid, dass die fünf noch viel trauriger aussahen und nur der, den er gepflegt, ein munteres und fröhliches Gesicht machte. Dieser zog einen kleinen goldenen Becher aus der Tasche, setzte ihn an den Mund und reichte ihn darauf dem Schneider, der kein Arg hatte, das süße Getränk, was darin war, bis auf den letzten Tropfen auszusaugen. Doch wie ward ihm plötzlich! Zuerst schien es ihm, als falle er von einem Berg herunter, dann aber fühlte er mit Schrecken und Entsetzen, dass sein Körper allmählich einschrumpfte und er in wenigen Augenblicken ebenso klein war wie die Zwerge. Das war ein schrecklicher Moment für den armen Philipp, und er war so betrübt, dass er anfänglich keine Gedanken hatte. Dann entstürzten ihm heftige Tränen, und er dachte an Rosa, zu der er als so ein kleiner Knirps doch nimmermehr zurückkehren durfte. Als er wieder bei voller Besinnung war, gebrauchte er seinen Mund, der so lange geschwiegen, auf das Heftigste und warf den Zwergen unter bitterlichen Tränen ihren Undank vor. Doch alle zuckten die Achseln und zeigten in die Höhe, als wollten sie ihm andeuten, dass er doch wieder so groß werden würde und er möge nur Geduld haben. Was war zu tun? Der arme Schneider musste sich in Geduld fügen und den Zwergen folgen, die vorangingen und ihm winkten, nachzukommen. Wie ungeheuer erschienen ihm jetzt die Tannenbäume, zu deren Spitzen er kaum hinaufsehen konnte. Das niedere Wacholder- und Distelgebüsch, das er gestern noch mit dem Fuß zertreten, ragte ihm jetzt hoch über den Kopf. Und Käfer und Spinnen, die der ankommende Morgen erweckt und die lustig ihren Geschäften nachliefen, erschienen ihm jetzt groß und fürchterlich. Nach kurzer Zeit gelangte er mit den Hohlemännern an einen hohen Fels, so hoch wie er früher nie einen gesehen, und hier standen sie still vor einer versteinerten Wendeltreppe, wie er sie sonst mit anderen Muscheln aus den Felsen herausgehauen hatte und die ihm jetzt ungeheuer groß vorkam. Einer der Zwerge nahm ein goldenes Horn hervor und stieß hinein, worauf sich die Wendeltreppe langsam herumdrehte und eine Öffnung zeigte, zu welcher die Gesellschaft hinein und langsam aufwärts stieg. Die nie gesehene, ungeheure Pracht, die sich jetzt vor den Blicken Philipps entwickelte, ließ ihn für Augenblicke sein Leid vergessen. Von der Treppe kamen sie in eine große Vorhalle, aus den schönsten, glänzenden Steinen zusammengesetzt und von Säulen getragen, die aus rosenrotem und weißem Kristall bestanden. Von hier kamen sie in große Säle, von denen einer prächtiger geschmückt war als der andere. Doch war in all den Zimmern und Gängen keine Menschenseele zu sehen. Dass aber hier noch vor wenigen Stunden Leute gewesen waren, sah man an den goldenen und silbernen Geschirren, die hie und da unordentlich auf den Tischen umherstanden, sowie an den Kronleuchtern, die mit halb herabgebrannten Lichtern besteckt waren. Es war gerade, als seien in diesen Gemächern große Feste und Gastmähler gefeiert worden. Und auch Musik hatte nicht gefehlt, denn in einem der größten Säle standen auf dem Orchester noch die verschiedenartigsten Instrumente. Die Zwerge gingen durch diese geschmückten Hallen stumm und traurig, und Philipp folgte ihnen mit größter Verwunderung. Jetzt hatten sie die Säle hinter sich und befanden sich vor einer Menge vielfach verschlungener Gänge, wo sich die sechs Hurlemänner die Hand reichten und jeder in einen besonderen Gang hineintrat. Der eine winkte Philipp, ihm zu folgen, und beide traten in einen gewölbten Korridor, von dessen Ende ihnen eine sanfte, leise Musik entgegentönte. Es war wie einzelne Klänge, die der Wind den Saiten entlockt. Es war wie die Klage von Aeols Harfen. In diesem Korridor befanden sich Tür an Tür, und fast am Ende desselben öffnete der Zwerg ein Pförtchen, hieß den Schneider hineintreten und schloss hinter ihm zu. Philipp, dem von all dem Wunderbaren, das ihm heute vorgekommen, der Kopf wie verwirrt war, wagte anfänglich nicht, sich umzusehen, aus Furcht etwas Neuem, Unheimlichem zu begegnen. Doch dem war nicht so. Als er endlich sein kleines Zimmer untersuchte, fand er, dass es freilich nur in Stein gehauen, aber weit zierlicher und geschmackvoller eingerichtet war als seine Schlafstube beim Meister Kaspar. Nur kam ihm die Bettlade sonderbar vor, die aus einer großen, versteinerten Muschel bestand. Doch da Kissen und Decke in demselben überaus weich und fein waren, so zog er sich in Gottes Namen aus und legte sich hinein. Anfänglich drückte ihn der Gedanke an Rosa schwer, und wie er ihr so nahe und doch so fern sei. Doch ließ die Musik, die immerfort in den Gängen ertönte, keinen trüben Gedanken aufkommen. Vielmehr verwandelten sich alle schweren Träume und Seufzer in lustige, fröhliche Gesichter, die ihn umtanzten. Und so entschlief er. Wie lange er so mochte geschlafen haben, wusste er nicht. Wie ihm deuchte, nach mehreren Stunden fühlte er sich am Ärmel gezupft. Sein Führer von gestern Abend stand vor ihm und ermahnte ihn aufzustehen und ihm zu folgen. Der arme Schneider, dem jetzt wieder seine ganze Verwandlung und alles, was ihm passiert, schwer aufs Herz fiel, stand seufzend auf und folgte dem Zwerg in den Gang hinaus, wo man jetzt die sanften Klänge nicht mehr hörte, wohl aber eine andere, rauschende, lustige Musik, die von den prächtigen Seelen herzukommen schien, durch welche sie gestern gewandelt. Am Ende des Korridors traten die fünf anderen Hurlemänner wieder zu ihnen und alle gingen schweigend durch seitwärts gelegene, glänzend erleuchtete Hallen fort. Die sechs Zwerge senkten stumm und traurig die Blicke zu Boden. Philipp aber konnte es nicht unterlassen, seine Augen überall herumzuschicken, und da sah er denn, wie sich hie und da ein Türlein öffnete und ein Zwerg oder eine Zwergin heraustrat, auf das prächtigste angetan mit schönen, gestickten Kleidern, die aber alle beim Anblick der traurigen Gesellschaft schnell wieder verschwanden. Jetzt kamen sie von einer anderen Seite her wieder in die große Halle mit den kristallenen, weißen und roten Pfeilern. Der eine stieß wieder ins Horn, die Wendeltreppe drehte sich, und wie sie langsam auf ihr hinabstiegen, wurde die rauschende Musik und der laute Jubel in der Zwergenburg immer schwächer und schwächer und hörte endlich ganz auf, als sie wieder in den Wald hinaustraten, unter die Tannenbäume. Da war es wieder Nacht wie gestern. Nur wollte es Philipp bedünken, dass es heute weit kälter sei. Doch machten die Zwerge gleich ein Feuer an, bei dessen hellem Schein sich der Schneider seine Finger erwärmen konnte. Auch sah er jetzt, dass der Zwerg, der ihn aus dem Bette geholt, seinen Ranzen über die Schulter gehängt hatte, den er jetzt neben ihn hinlegte. Die Gesellschaft setzte sich um das Feuer und war stumm wie gestern. Auch Philipp, der an die glühende Nadel und die Ohrfeige dachte, wagte es nicht, den Mund zu öffnen. Doch bald ergriff ihn die Langeweile und er öffnete seinen Ranzen, nahm Nadel und Zwirn heraus und machte den Zwergen durch Mienen verständlich, ob vielleicht noch einer von ihnen geflickt sein wolle, worauf fünf von ihnen freudig in die Höhe sprangen und sich zu ihm drängten. Er fasste einen am Ärmel, untersuchte ihm die Jacke, wo er dann fand, dass dieser eben einen solchen Riss an der Seite hatte, wie der gestrige auf dem Rücken. Er brachte den kleinen Kerl also in die gehörige Lage und nähte unverdrossen darauf los. Doch da er heute ebenso kleine Hände hatte wie die Zwerge, so ging es mit der Arbeit langsamer als gestern, und wenn er sich auch wohl in Acht nahm, damit das Zugenähte nicht wieder aufsprenge, so wurde er doch erst fertig, nachdem sich der Himmel im Osten rötete und die Sonne langsam aufzusteigen begann. Nachdem der Zwerg, der heute geflickt worden war, eine Zeit lang ebenso lustig im Gras herumgesprungen wie der gestrige, zog auch er einen Goldgulden aus der Tasche und gab ihn dem Schneider. Jetzt gingen sie wie gestern zur Zwergenburg zurück, stiegen die Wendeltreppe hinauf, kamen durch die wieder leer gewordenen Säle, und Philipp legte sich in seine Muschel und schlief bei dem Klange der Harfentöne wieder ein. Ebenso erging es dem Schneider in der dritten, vierten und fünften Nacht. Er nahm jedes Mal draußen im Wald einen der Hurlemänner vor und nähte ihm Haut, Unterfutter und Rock auf das Sorgfältigste zusammen, erhielt dafür seinen Goldgulden und fügte sich, da es einmal nicht anders war, in das traurige Schicksal, im wahren Sinne des Wortes Leibschneider der Zwerge zu sein und nicht mehr zu den Seinen zurückkehren zu können. Nur kam es ihm bei diesen nächtlichen Besuchen des Tannenwaldes sonderbar vor, dass dieses Jahr der Winter so rasch eintrat, denn schon in der dritten Nacht war es so empfindlich kalt, dass ihm ohne das Feuer der Zwerge die Finger erfroren sein würden, und doch war es erst Ende des Monats August gewesen, als er Aachen verlassen. In der vierten Nacht traute er kaum seinen Augen, als er sah, dass die Zweige der Tannenbäume dicht mit Schnee bedeckt waren und vom eiskalten Winde bewegt traurig seufzten. Ebenso in der fünften Nacht und in der sechsten, wo er den letzten Zwerg vornahm, um ihn ebenfalls wie die anderen auszubessern. Er nähte heute eifriger, um sich in der kalten Luft warm zu machen, und war schon fertig, als Mitternacht kaum vorüber sein mochte. Dann entließ er den Zwerg mit einem gelinden Klaps wie auch die übrigen und sah zu seinem großen Erstaunen, wie sie alle sechs aufstanden, sich bei den Händen nahmen und mit lustigen Gebärden wild um ihn herumtanzten. Nachdem es einige Sekunden gedauert hatte, standen die Hurlemänner still, und der, den er zuerst zusammengenäht hatte, trat auf ihn zu, öffnete den Mund und sprach zum ersten Mal zu ihm folgende Worte: »Nimm für das, was du an uns getan hast, unseren herzlichsten, innigsten Dank und erfahre, welchen ungeheuren Dienst du uns geleistet. Du hast unsere Burg gesehen und an der glänzenden Einrichtung derselben sowie an den prächtigen Sälen, die bei unserer Rückkehr eben erst das lustige Zwergenvolk verlassen, dass wir ein angenehmes und behagliches Leben führen. In der Zeit, die ihr Menschen Tag nennt und wo der große Stern, die Sonne, euch mit seinem unausstehlichen Licht fast blendet, schlafen wir, und erst wenn die Nacht heraufsteigt, wird es in unseren Burgen lebendig, und wir erfreuen uns bei Spiel und Tanz der vergnügtesten Stunden. Wisse, dass wir Zwerge ein noch viel reizbareres Temperament haben als ihr Menschen, und so geschah es denn in einer Nacht, dass wir sechs in der Burg eines fremden Zwergenkönigs durch Tanz und Spiel aufgeregt eines unserer Hauptgesetze, dasjenige nämlich zur rechten Zeit zu schweigen, ganz vergaßen und dadurch mit den anderen Zwergen zuerst in Wortwechsel, dann aber in blutige Händel gerieten. Du hast gesehen, welche Wunden wir davon trugen, und nur dem Vorzug eines tausendjährigen Lebens hatten wir es zu danken, dass wir an unseren Wunden nicht starben. Auch sprach bei unserer Rückkehr unser König eine schwere Strafe über uns aus, welche dahin lautete, dass wir so lange von den Festen der lustigen Burg entfernt bleiben und die Stunden, in denen sich die anderen Bewohner der Zwergenburg mit Spiel und Tanz unterhielten, im dunklen Walde zubringen sollten, bis sich ein Mensch fände, der unaufgefordert von uns und ohne dabei ein Wort zu sprechen, nach eurer Art unsere Kleider und Wunden zunähe. Um diesen Fluch zu schärfen und seine Lösung recht lange hinauszuziehen, war es uns nicht einmal vergönnt, jede Nacht dem Blicke der Menschen, die vielleicht vorbeikamen, sichtbar zu sein, sondern nur beim Mondeswechsel durften wir uns in unserem erbarmungswürdigen Zustande sehen lassen, um in tiefem Schweigen um Hilfe zu flehen. Du wirst erstaunen und erschrecken, wenn ich dir die Länge der Zeit nenne, die wir hier vergebens geharrt. Es sind weit über 100 Jahre, weshalb unsere Schuld gegen dich unbezahlbar ist.« Philipp stand stumm vor Erstaunen da bei dieser Rede des Zwerges und wusste nicht, was er sagen sollte. Dieser zog hierauf unter seinem Mantel den wohlbekannten goldenen Becher hervor und reichte ihn Philipp, der ihn zweifelnd nahm, ihn doch im Vertrauen auf die Zwerge rasch leerte. Da fühlte er plötzlich in allen seinen Gliedern eine gewaltige Lust, sich zu recken und zu dehnen. Er wuchs sichtlich in die Länge und Breite und bemerkte in wenigen Minuten zu seiner größten Freude, dass er seine vorige Gestalt wieder angenommen hatte. »Nimm«, fuhr der Zwerg fort zu sprechen, »die 6 Goldstücke, die wir dir in 6 Nächten gegeben, als eine Belohnung des Dienstes an, den du uns geleistet. Ich weiß, euch Menschen geht nichts über das blanke Metall. Doch lasse keins dieser Goldstücke aus deinem Besitze kommen, sondern verschließe sie in eine Truhe, wo du bei ihnen jedes Mal das nötige Geld zu deinen Ausgaben finden wirst. Vererbe sie auf deine Kinder und Kindeskinder, denen sie einst noch größere Dienste leisten werden, denn in ihnen wohnt eine geheime Kraft, die erst nach einigen 100 Jahren ihre Reife erlangt. Jetzt lebe wohl und merke dir die goldene Regel, deren Vernachlässigung uns ins Unglück brachte und in deren Ausübung du auch nicht stark zu sein scheinst. Schweige zur rechten Zeit.« Bei diesen letzten Worten reichte er und die 5 anderen Hurlemänner dem erstaunten Schneider die Hand, und im Augenblick darauf waren alle 6 verschwunden. Jetzt drang auch der erste Strahl der Morgensonne über die Berge herüber und beleuchtete den Schnee, der auf dem Boden lag und an den Zweigen der Tannenbäume hing. Nun erst wurde es dem glücklichen Philipp klar, woher er plötzlich in 6 Nächten aus dem Sommer mitten in den Winter versetzt worden war. Denn da die Zwerge sich ihm nur von Monat zu Monat zeigen durften, so hatten sie in den Zwischenzeiten ihn mit einem Zauber umgeben, der ihn jedes Mal einen ganzen Monat schlafen ließ. Obgleich es so Februar und ziemlich kalt geworden war, so hatte doch Philipp den Vorteil, dass er jetzt den Weg aus dem Tannenwalde finden konnte, da an den niederen Sträuchern keine Blätter mehr hingen, die ihm die Aussicht versperrten. Rüstig schritt er zu und jauchzte vor Freuden laut auf, als vor ihm aus dem Tal der majestätische Dom Kaiser Karls emporstieg. Bald hatte er die Mauern der Stadt erreicht und durchlief eilig die Straßen nach Meister Kaspers Hause. Diesem hatte unterdessen seine Härte gegen Philipp leid getan, und er sowohl wie Rosa weinten heiße Tränen, als der Vetter freilich in etwas abgeschabten Anzug ins Zimmer stürzte. Doch wie groß war das Erstaunen und die Freude, als Philipp nun aus seinem Ranzen 6 vollwichtige, schwere Goldgulden hervorzog und sie nebst der Erzählung alles Wunderbaren, was ihm passiert, vor des Meisters Augen ausbreitete. Dieser gab ihm der Formalität wegen noch eine kleine Probezeit auf, um zu sehen, ob er seine Plauderhaftigkeit abgelegt, und fand danach, dass Philipp sich so gebessert hatte, dass er ihm in kurzer Zeit seine Kundschaft übergeben und ihn mit der glücklichen Rosa verheiraten konnte. Seit der Zeit gab es aber auch keinen fleißigeren und ausdauernderen Arbeiter als Philipp. Denn wenn ihn anfänglich auch die Lust anwandelte, aufzuschauen und zu plaudern, so empfand er in seinen Ohren ein leises Jucken sowie einen feinen Stich in der Hand, was sich aber nach und nach verlor. Das Versprechen der Zwerge bewährte sich, und die Goldgulden, die in einer besonderen Truhe verschlossen wurden, gaben bei kleinen Verlegenheiten das nötige Geld willig her und blieben so unangetastet im Besitz der Familie. Ende von Abschnitt 20. Ende von Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer.